Am 19. Oktober begann in der Stadt Sinizu, Bezirk Nordpyeongan, die Tournee der Künstlerinnen und Künstler des Ensembles Wangjaesan. Die Arbeiter des Vereinigten Maschinenwerkes Dagon, der Schuhfabrik Sinizu und des Kosmetikbetriebes Sinizu, die Werktätigen der Landwirtschaft, unter anderem von der Stadt Zhongzhou und den Kreisen Ryongcheon und Gwaksan, die Werktätigen und Mitarbeiter in der Stadt Sinizu, sahen sich die Darbietungen an.